Maschine schreit. Die Maschine schreit. Blut und Eisen, das ist meine Welt. Blut und Eisen, das ist das, was mir gefällt. Blut und Eisen, so soll es. So soll es.